haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Mord im Parkhaus. Erster Teil. Ich schlief ein paar Stunden unter dem Schreibtisch und ließ einen trüben Nachmittag vergehen, der mir, außer ein paar zusätzlichen Falten im Gesicht, nichts brachte. Am Abend rasierte ich mich und fühlte mich wie ein frisch gemähter Rasen, als ich mich auf den Weg machte zu meinem Klienten, der auf einem uralten Fahrrad neben mir herpedalte und allerlei Unsinn erzählte. Schließlich bot er mir an, auf dem Gepäckträger Platz zu nehmen. Sehen Sie, ich spüre seit ein paar Wochen, dass in dem Gebäude da drüben etwas nicht stimmt. Genau genommen in der Tiefgarage. Sie ist öffentlich. Wenigstens teilweise. Und ich habe die Aufgabe, auf meinem Fahrrad regelmäßig durch die Tiefgarage zu kurven und nach dem Rechten zu sehen. Auf Ebene C beginnen jeweils die Schwingungen. Vielleicht feiern zwei Mobiltelefone eine heiße Party und verbreiten Elektrosmog. Nein, nein, da steckt mehr dahinter. Egal was es ist, finden Sie es heraus. Und was ist, wenn ich nichts finde, außer zwei korpulierenden Mittelklassewagen? Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Aber die sind harmlos. Wie bitte? Die brauchen das irgendwie. Jeden das Seine, sage ich immer. Jeden das Seine. Mir, der Rest davon ist es. Die Einfahrt, sehen Sie. Ich fahre Sie nach unten. Sie verbringen die Nacht auf Ebene C. Sind Sie gläubig? Muss das denn sein? Nein, aber es würde alles einfacher machen. Das beste Mittel gegen Gespenster wäre eine Nonne. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber wo kriege ich eine Nonne her, die eine Nacht in der Tiefgarage verbringt? Versucht habe ich es. Ich habe sogar meine Agentur angerufen. Aber die Nonne, die sie mir schickten, trug Strapse und wollte 500 für eine halbe Stunde. Da dachte ich, besser ein Privatdetektiv, der ist zwar auch keine Nonne, dafür trägt aber auch garantiert keine Strapse und kostet nur 500 im Tag. 700 in der Nacht, aber das sagte ich schon. Das geht schon klar. Ja. Hauptsache, sie verjagen die Geister. Er lud mich auf Parkebene C ab und strampelte sich wieder nach oben. Ich wünschte mir einen Lottosechser herbei, der mich künftig davor bewahren sollte, solch idiotische Aufträge anzunehmen. Doch anstatt die richtigen Zahlen erschienen mir zwei leicht bekleidete Menschen in einem viel zu engen Wagen. Sie, können Sie uns einen Gefallen machen? Na klar, dazu bin ich schließlich da. Tag und Nacht marschiere ich durch die Tiefgaragen und erfülle heimliche Wünsche. Es ist ganz einfach. Sie müssen in einer Viertelstunde wieder vorbeikommen und uns überraschen. Genau, und nicht wegschauen. Wir mögen das. Und mich fragt wieder niemand, was ich mag und was ich nicht mag. Wieso warten Sie nicht einfach, bis der Nachtwächter kommt? Der Nachtwächter ist nicht sehr stimulierend. Die ersten paar Mal vielleicht, aber jetzt ist alles Routine. Wir möchten wieder mal von einem Fremden überrascht werden. Das ist viel erregender. Ich bin wegen der Geister hier und nicht als Stimulation. Geister ist doch Blödsinn. Der Nachtwächter spinnt doch. Uns sind noch nie Geister begegnet und wir sind jede Nacht hier. Ich hatte bis zu diesem Abend keine Ahnung, was für tolle Leute nachts in Parkhäusern zu finden sind. Ein paar Meter weiter traf ich auf eine Frau, die auf einem Computer herumtippte, das Ding aber verschämt zuklappte, als ich mich näherte. Ich bin davon überzeugt, dass gute Literatur nicht am Schreibtisch entsteht. Mein letztes Stück schrieb ich in einem Warenlift. Haben Sie es gesehen? Es hieß Erdgeschoss und war eine kritische Auseinandersetzung mit dem Auf und Ab unserer Gesellschaft. Sind Sie jede Nacht hier? Ja, also ehrlich gesagt, nicht ganz freiwillig. Ich schreibe zwar tatsächlich in einem Stück, aber ich bin auch hier, weil es hier unten geheizt ist. Ich habe meine Wohnung weitervermietet an eine Studentin. Tagsüber ist sie weg und dann schlafe ich in der Wohnung. Also sie weiß natürlich nichts davon. Ja, so finanziere ich mein Leben. Große Sprünge kann ich damit nicht machen, aber wenigstens bin ich unabhängig. Es gibt nichts Schlimmeres als Schriftstellerinnen, die von Männern abhängig sind. Die schreiben nicht mehr über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Sie wandte sich wieder den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu. Ich setzte mich müde in eine Ecke und wartete. Eine gute Stunde verging, ohne dass noch mehr Verrückte im Parkhaus auftauchten. Doch dann hörte ich plötzlich einen Streit. Ich war sofort hellwach und stürzte mich auf die Gespenster. Das darf doch nicht wahr sein. Zu spät, viel zu spät. Bitte, das verstehe ich nicht. Sie sind zu spät gekommen und ich zu früh. Irgendwie klappt das nicht mehr mit uns, Mausi. Also, jetzt geht es nicht einmal mehr mit dem Nachtwächter. Wir müssen endlich einen Kurs besuchen. Tantra, das ist wichtig für unsere Beziehung. Tja, das verstehe ich alles nicht. Für so etwas muss man doch keinen Kurs besuchen. Typisch für die heutige Jugend. Kennen sie aus dem Computer, wissen aber nicht einmal mehr, wie man einen BH öffnet. Ich trage keinen BH und überhaupt, Sie verstehen sowieso nichts. In diesem Wagen macht es einfach keinen Spaß. Airbag hin oder her. Der Nachtwächter drehte sich immer wieder nervös um und schaute in alle Richtungen, so als würde er jederzeit einen Angriff der Parkuhren erwarten. Stattdessen rannte plötzlich die Schriftstellerin auf uns zu. Da vorne, da liegt ein Toter im Auto. Sehen Sie, ich wusste es. Hier spukt es. Hört sich mehr nach einem Mord an. Genau, der Mann blutet. Also wenn ich das in mein Stück einbaue, das glaubt mir keiner. Sie zeigte uns den Weg zu der Leiche. Es war ein nobler, aber unauffälliger Schlitten mit einheimischen Kennzeichen. Der Mann am Steuer hatte seinen Kopf vornüber auf das Lenkrad gelegt. An seinem Hinterkopf war unschwer eine größere Wunde zu erkennen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mord im Parkhaus. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Mord im Parkhaus, zweiter Teil. Was bisher geschah? Ein Nachtwächter bittet Maloney während seiner Abwesenheit in einer Tiefgarage nach dem Rechten zu sehen. Der Wächter vermutet, dass es in dem Parkhaus spukt. Maloney glaubt an leicht verdientes Geld, täuscht sich aber wieder einmal gewaltig. Denn neben einem seltsamen Liebespärchen und einer Frau, die behauptet, nachts in der Tiefgarage an einem Theaterstück zu schreiben, begegnet Maloney in den Tiefen der Parkebene C schon bald einer Leiche. Die endlose Nacht wurde noch ein wenig endloser durch die Leiche und die damit verbundenen Umtriebe. Die Polizei tat ihr Bestes, um mich und alle anderen Anwesenden vollends um den Verstand zu bringen. Schließlich durfte ich mir ein paar nette Aussagen von netten Menschen anhören, die einem netten Polizisten nette Fragen beantworteten. Sie sind also zu früh gekommen, weil der Nachtwächter zu spät kam. Das ist interessant. Wann genau geschah das? Ich schaue doch nicht auf die Uhr, wenn ich komme. Das ist aber schade. Dann hätten Sie wenigstens ein Alibi. Er war die ganze Zeit bei mir. Wir haben den Wagen nicht verlassen. Das werden wir überprüfen. Und was ist mit Ihnen? Bitte? Sind Sie auch zu früh gekommen? Ich habe geschrieben. 5 Seiten mindestens. Soll ich Ihnen draus vorlesen? Literatur ist kein Alibi. Ich glaube nicht, dass die Frau etwas mit dem Mord zu tun hat. Sie begrüßt mich immer sehr freundlich, wenn ich mit meinem Fahrrad vorbeifahre. Na, Maloney, und was haben Sie uns zu berichten? Ich habe es immer gewusst, dass Sie eines Tages ganz unten enden werden. Das kommt davon, wenn man sich über die AHV und die Pensionskassen lustig macht, Maloney. Ständig haben Sie über uns Beamte gelacht. Und jetzt hausen Sie in einer Tiefgarage, inmitten von Autos, Menschen und anderen Unrat. Also das geht zu weit. Ich arbeite hier. Ich bin kein Unrat. Ja, genau. Also ich arbeite auch hier. Also ich meine, ich habe meinen Spaß hier unten. Wenigstens ab und zu. Willst du damit sagen, dass du keinen Spaß mehr mit mir hast? Ja, ne? Doch. Es, an allem ist nur der Nachtwächter schuld. Der Nachtwächter? Hat er den Mann umgebracht? Ich habe niemanden umgebracht. Im Gegenteil, ich wollte verhindern, dass etwas geschieht. Ich schwieg und wollte mich unauffällig zurückziehen, doch der Polizist folgte mir und erzählte von einem Kollegen, der bei einem Schönheitswettbewerb den 3. Preis gewonnen hatte und seither ständig im Fernsehen auftrat. Ich schüttelte den Kopf und hörte plötzlich seltsame Geräusche. Sie kamen aus einer Ecke des Parkhauses. Auf einer kleinen Betonmauer saß eine ältere Frau und strickte. Hey, Sie, was machen Sie da? Das sehen Sie doch, ich stricke eine Pullover. Ist das verboten? Wie lange stricken Sie schon? Seit 40 Jahren. Aber gelernt habe ich das schon als Kind. Das interessiert mich nicht. Aus welcher Anstalt sind Sie ausgebrochen? Ich bin nicht verrückt. Ich warte auf meinen Mann. Mitten in der Nacht. In einer Tiefgarage. Wo denn sonst? Ja, eine tragische Geschichte. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren spurlos verschwunden. Sein Wagen wurde hier unten gefunden. Seither wartet sie auf ihn. Haben Sie einen Schuss gehört? Ja, vorgestern. Ich glaube, auf dem ZDF. Oder war es auf RTL? Der Schuss war ganz deutlich zu hören. Ich glaube, Maria Schell wurde erschossen. Schon tragisch. Zuerst verliert sie alles Geld und dann wird sie im Fernsehen auch noch erschossen. Wer ist Maria Schell? Strickt ihr auch Pullover? Maria Schell ist eine Schauspielerin. Toll. Haben Sie gesehen, wie sie Zigarillos raucht, ohne auch nur einmal zu husten? Das ist wahre Schauspielkunst. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen zuerst den Toten identifizieren, danach die Tiefgarage großräumig absperren und schließlich alle Verdächtigen überführen. Sie sind doch sicher bewaffnet als Nachtwächter. Nein, ich hasse Gewalt. Ich schaue hier nur zum Rechten. Und weshalb lassen Sie es zu, dass sich hier überall Verrückte die Nacht um die Ohren schlagen? Wegen dem Fluch. Wer flucht? Und worüber? Er hat Angst vor Gespenstern. Ehrlich gesagt, mache ich mir fast in die Hosen vor Angst. Jedes Mal, wenn ich nachts hier unten nach dem Rechten schauen muss. Deshalb bin ich ganz froh, wenn ich nicht allein bin. Aha. Und deshalb haben Sie Maloney engagiert, weil er so gut zu den anderen Idioten hier unten passt. Ich bin kein Idiot, ich stricke nur Pullover. Irgendwann wird mein Mann zurückkommen. Und dann hat er wenigstens etwas Warmes zum Anziehen. Der Polizist machte sich fleißig Notizen. Es dauerte über 2 Stunden, bis er uns endlich alle wieder in Ruhe ließ. Ich ging zurück in mein Büro und duschte. Wenig später rief mich der Polizist an und bestellte mich ins Präsidium. Ich schluckte prophylaktisch ein paar Schmerztabletten und machte mich auf den Weg. Mein Klient stand bereits ratlos im Präsidium herum, als ich erschien. Präsidium. Na, Maloney? Während Sie Schafe zählten, haben wir gearbeitet. Wir haben den Toten identifiziert. Er heißt Khaled und war ein libanesischer Geschäftsmann. Genau. Ein netter Mensch. Immer sehr höflich. Ja. Er kam 2-mal in der Woche ins Parkhaus und las ein wenig Zeitung. Ganz erstaunlich, was man da unten alles machen kann. Mitten im Gestank von Benzin ein wenig Zeitung lesen. Manchmal traf er sich mit einem anderen netten Herrn. Interessant. Und was machten die beiden? Zeitung lesen? Ich glaube, Herr Khaled war Bäcker. Und sein Freund ebenfalls. 2 Bäcker? Im Parkhaus? Ja. Ich habe einmal gesehen, wie Herr Khaled dem anderen Bäcker Backpulver verkauft hat. Backpulver? Genau. Weißes Backpulver. Hey, wahrscheinlich für diese Fladenbrote. hat er öfter weißes Pulver an Freunde verkauft. Ja, fast jede Woche. Ein netter Mensch. Und Sie sind nie auf die Idee gekommen, dass dieser nette Mensch ein Drogenhändler sein könnte? Draußen überlegte ich mir, weshalb ausgerechnet ich immer über die unmöglichsten Kriminalfälle stolpern musste. Es fiel mir keine Antwort ein. Dafür kackte mir eine Taube aufs Jackett. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mord im Parkhaus, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Mord im Parkhaus, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Ein ängstlicher Nachtwächter bittet Maloney, in einem Parkhaus des Nächtens zum Rechten zu sehen. Maloney wundert sich zwar über den seltsamen Auftrag, rechnet aber nicht damit, auf jene seltsamen Gestalten zu treffen, die ihm schon bald die Nacht zur Hölle machen. Zu allem Elend wird auch noch eine Leiche gefunden. Ein libanesischer Geschäftsmann wird ermordet, in seinem Wagen aufgefunden. Der ahnungslose Nachtwächter berichtet, dass der Libanese im Parkhaus des Öfteren Backpulver für Fladenbrote verkauft hat. Der Nachtwächter erschien in meinem Büro und heulte mir den Schreibtisch voll. Ich schaute gelangweilt zu und wartete, bis er auch noch mein letztes Papiertaschentuch gewässert hatte. Danach ging es ihm etwas besser, dafür fühlte ich mich elend. Immer haben alle über mich gelacht, weil ich so ängstlich bin. Lese ich etwas in der Zeitung, schon bekomme ich Panik. Nach jedem Flugzeugabsturz schlucke ich Tabletten, damit ich nicht einschlafe. Aha, und das hilft gegen die Flugangst? Nein, ich fliege nicht. Ich bin noch nie geflogen. Die Tabletten nehme ich, weil ich Angst davor habe, dass ein Flugzeug auf mein Haus stürzen könnte, während ich schlafe. Ich weiß, das ist absurd. Alles ist absurd. Ich fahre mit meinem Fahrrad nur nachts, wenn sie leer sind, die Straßen. Aber manchmal trage ich einen Helm mit einer Taschenlampe dran, damit ich, wenn ich nach oben schaue, erkenne, ob vielleicht irgendein Irrer aus dem Fenster springen will. Eine grauenhafte Vorstellung von einem Selbstmörder erschlagen zu werden. Weshalb wurden Sie ausgerechnet Nachtwächter? Ich dachte, die Angst geht weg, wenn ich täglich damit konfrontiert werde. Dass eigentlich nie etwas passiert. Das ist doch wie beim Fliegen. Wenn Sie jeden Tag fliegen, geht die Angst weg. Fliegt sie sozusagen weg, weil Sie täglich sehen, dass die Angst unbegründet ist. Ja, das dachte ich wenigstens. Aber es stimmt nicht. Ich habe jede Nacht eine Scheißangst. Kein Wunder, wenn Sie in dem Parkhaus all die Verrückten zulassen. Verrückte und Drogenhändler sind nicht gerade Balsam für ein strapaziertes Nervenkostüm. Ja, aber ich liebe diese Menschen. Ich habe sonst nichts. Seit mein Kanarienvogel an Altersschwäche gestorben ist, habe ich niemanden mehr, der mich versteht. Ich versuchte aus ihm einige Einzelheiten über die seltsamen Dauerbesucher des Parkhauses herauszubekommen, doch er wusste erschreckend wenig über die Leute. Es blieb mir nichts anderes übrig, als noch einmal eine traurige Nacht in dem Parkhaus zu verbringen. Diesmal nahm ich genügend Kaffee und auch eine Flasche Whisky mit. Einsam sind die Nächte geworden. Unerträglich einsam. Hat sie ihre Freundin verlassen? Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. In einem Bett. Ist das nicht entsetzlich? Mir hat sie immer gesagt, dass das spießig sei. Und jetzt genießt sie es. Und ich? Vielleicht sollten Sie sich ein nettes Pannendreieck suchen und eine Familie gründen. Was soll ich bloß tun mit all den Nächten? Hier unten auf Parkebene C, habe ich die Leidenschaft entdeckt. Hoffnungslosen Fall in seinem Wagen zurück und ging zu der Schriftstellerin, die trübsinnig auf einen Ölfleck starrte. Aus der Ferne sah ich, wie ein miesepetriger Polizist langsam auf uns zukam. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich bringe keine Zeile mehr zustande. Dann spielen Sie doch Lotto und mieten sich mit dem Lotto-Sechser einen Ghostwriter. Ich wollte immer über Dinge schreiben, die Menschen in ihrem Innersten berühren. Aber jetzt fühle ich mich leer, wie der Kopf eines Politikers. Lauter Phrasen, aber nichts mehr zu sagen. Klingt nicht schlecht. Vielleicht sollten Sie damit Subventionen beantragen. Ich möchte zurück in meine Wohnung. Ich habe der Studentin gekündigt. Ich brauche wieder 4 Wände und ein Bett. Na, vielleicht bin ich nicht geboren für die Gosse. Jetzt übertreiben Sie aber. Das ist hier nur ein Parkhaus und kein existenzialistisches Drama. Hier ist ein Mord geschehen, vor meinen Augen. Und ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Jahrelang habe ich auf so etwas gewartet. Gehofft, endlich über etwas wirklich Tolles schreiben zu können. Und dann das. Vielleicht sollten Sie über mich etwas schreiben, junge Frau. Ich habe in meinem Leben mehr erlebt, als sich die meisten Schriftsteller aus den Fingern saugen können. Ich weiß, was das Leben ist. Ja, ja, das Leben ist ein Kreuzworträtsel. Viele Fragen und noch mehr leere Felder. Sie sagen es, Maloney. Wir wissen jetzt, dass dieser Khaled ein großes Tier war. Tatsächlich? Ich dachte, er sei Drogenhändler. Und ob er das war? Üble Sache, Maloney. Hat hier unten den Stoff an die Zwischenhändler verkauft. Da hat vermutlich einer dieser kleinen Fische einmal das große Geld machen wollen. Seltsam ist nur, dass wir bei Khaleds Leiche eine Stricknadel fanden. Eine Stricknadel? Das ist interessant. Darf ich das in mein Stück einbauen? Es wird höchste Zeit, dass wir die Frau mit den 1000 Pullovern dingfest machen. Was für Pullover, Maloney? Wurde hier unten etwa auch noch mit illegaler Wolle gehandelt? Ich klärte ihn auf, ohne dass er dadurch viel klüger wurde. Die Frau mit den Stricknadeln hatte sich diskret auf Parkebene B zurückgezogen. Als wir auf sie zugingen, hielt sie mir eine Nadel bedrohlich vor die Nase. Keinen Schritt weiter, sonst steche ich zu. Was hat Ihnen denn dieser Herr zuleide getan? Er will mir einen Mord anhängen, das spüre ich. Sie sind verhaftet. Oder das geht zu weit. Ich habe nichts getan. Mord und Diebstahl. Und wenn wir das nicht beweisen können, verhafte ich Sie wegen Streckens im Untergrund. Glücklich ist die Stadt, in der die Polizisten das Strafgesetzbuch besser kennen als die eigene Frau. Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel, Maloney. Hier geht es um Mord. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Der Mann war bereits tot. Ich sah, wie jemand wegrannte, strauchelte und eine Tasche fallen ließ. Ich hob die Tasche auf. Das war alles. Das war doch nicht alles. Die Tasche war mit Banknoten gefüllt. Und wir fanden eine Stricknadel neben der Leiche. Ich wollte nachschauen, ob vielleicht noch mehr Geld in dem Auto versteckt war. Schließlich habe ich Jahre meines Lebens damit verplempert, hier unten auf meinen Mann zu warten. Mit dem vielen Geld kann ich mir endlich einen besseren Mann kaufen. Männer kann man nicht kaufen, Männer muss man erobern. Das sagt meine Frau immer. Tja, auch Napoleon hat einige seiner Eroberungen böse bereut. Napoleon? War das dieser kleine Kerl, der bei einer Prostituierten starb? Das ist aber ganz was Neues. Das ist Bildung, Maloney, steht in jedem Kreuzworträtsel. Napoleon starb auf Helena. So ist das Leben. Frau Ammann wurde verhaftet. Und wenig später auch der Mörder von Khaled. Der Nachtwächter machte eine Therapie gegen seine Ängste, die er aber abbrach, weil er Angstzustände beim Gedanken an seinen Therapeuten bekam. Ich mied es künftig, allzu oft Parkhäuser aufzusuchen, seit ich weiß, was für netten Menschen man dort begegnen kann. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mord im Parkhaus. Dritter und letzter Teil.